modischsten Schritt. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in Bundesreihen mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen, die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schaut aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an.